Und als wir für euch das Meer teilten und euch so retteten und die Leute Firauns ertrinken ließen, während ihr zuschautet,